Hallo, heute präsentiere ich euch den bekanntesten oder den besten Rapper aus New York. Pop Smoke mit bürgerlichem Namen Bashar Barker Jackson wurde am 20. Juli 1999 in Brooklyn, New York geboren. Er war ein amerikanischer Rapper, Sänger und Songwriter, der für seine bekannte Stimme und seinen Einfluss auf die Drill-Musikszene bekannt wurde. Pop Smoke begann seine Musikkarriere 2018 und erlangte schnell Aufmerksamkeit mit seiner Single Welcome to the Party, die in der Hip-Hop-Community große Wellen schlug. Sein Debüt-Mixtape Me Too wurde 2019 veröffentlicht und festigte seinen Platz in der Musikindustrie. Der Erfolg setzte sich mit dem Nachfolger Me Too 2 fort, das posthum veröffentlicht wurde und mehrere Hits enthielt. Pop Smoke arbeitete mit prominenten Künstlern wie Nicki Minaj, Da Baby und 50 Cent zusammen, was seine Reichweite und seinen Einfluss weiter vergrößerte. Leider wurde Pop Smoke am 19. Februar 2020 in Los Angeles bei einem Überfall erschossen, was einen tragischen Verlust für die Musikszene darstellte. Sein posthumes Album Shoot for the Stars, Aim for the Moon wurde im Juli 2020 veröffentlicht und erreichte große kommerzielle Erfolge. Es zeigte seine Vielseitigkeit als Künstler und beinhaltete eine Mischung aus Drill, R&B und Trap-Elementen. Pop Smokes Musik hat auch nach seinem Tod einen bleibenden Einfluss und er wird als einer der vielversprechendsten Talente seiner Generation angesehen. Sein Stil und seine Innovation haben viele andere Künstler inspiriert und sein Erbe lebt in der Hip-Hop-Kultur weiter. With an understanding that greatness was his to manifest. He had a vision, a plan, and he made it work. Good news, faith, hope and understanding. The smoke will never clear.